Meine Zuhörer, der deutsche Hörer ist bei neuerer Musik im Allgemeinen darauf eingestellt, dass er zunächst Schwierigkeiten des Verstehens zu überwinden hat, dass er dann aber allmählich eindringt und schließlich zur vollkommenen Vermittlung gelangt. Bei Ravel scheint mir dieser Tatbestand umgekehrt zu sein. Ein Stück wie La Valse bietet sich dem Publikum willig dar, kann zu einem sogenannten Ohrenschmaus werden, getreu Debussys Devise, faire plaisir sei die wichtigste Funktion der Musik, besticht durch zahllose Einzelheiten der wunderbaren Instrumentation, bereitet also dem Aufnehmenden zunächst keine Schwierigkeiten. Höchstens möchte man dies raffinierte Können anhand der Partitur immer weiter und genauer auskosten. Das Fragen beginnt im Grunde genommen erst nachher. Was so verständlich schien, wird nach seiner eigentlichen Bedeutung abgefragt, doch mehr und mehr rätselhaft. Die Komposition von La Valse ist 1920 uraufgeführt worden und kurz nach dem Krieg entstanden. Schon vor 1907 hatte Ravel den Plan gehabt, unter dem Titel Wien in einer großen Komposition den Wiener Walzer zu feiern. Indessen scheiterte dieser Plan direkt am Krieg. Ravel äußerte sich brieflich in der für ihn typischen lakonischen Art. Leider könne er Wien nicht einfach in Petrograd umbenennen. Aber es schwebte Ravel keineswegs einfach nur eine allgemeine Apotheose des Walzers vor, sondern offenbar ein bestimmter Augenblick, der ihm zum Bild wird. So ist wohl die eigenartige Regieanweisung zu verstehen, die der Partitur vorangestellt ist. Herumwirbelnde Wolken geben bisweilen den Blick frei für walzertanzende Paare. Wenn sie sich allmählich auflösen, unterscheidet man einen riesigen Saal, der von einer kreisenden Menge erfüllt ist. Immer heller wird die Szene. Der Schein der Kronleuchter bricht in Fortissimo aus. Ein kaiserlicher Hof gegen 1855. Ravel, das zeigt der letzte Hinweis dieser Vorbemerkung, will mithin nicht irgendeinen Augenblick bildhaft festhalten, sondern einen geschichtlichen Moment. Um 1855 stand Österreich unter der Herrschaft des 25-jährigen Kaisers Franz Josef I., der erst 1916 gestorben ist. Die Donaumonarchie erlebte in dieser Zeit eine ihrer reaktionärsten Epochen. Die Grundrechte von 1849 waren beseitigt worden. Eine Art Neuabsolutismus bildete sich. Das Innenministerium war allmächtig. Musikalisch herrschte die Johann Strauss-Dynastie. Seit 1825 gab es den Siegeszug des Walzers. Der alte Goethe hatte vom bacchantischen Wahnsinn der neuen Tanzwut gesprochen. Der Walzer hatte, ehe er seinen großen Aufstieg begann, als lasziver Tanz gegolten, weil sich, im Gegensatz zu den älteren Tänzen, Mann und Frau hier tanzend umarmt hielten. Und so war der Walzer ursprünglich am preußischen Hof verboten gewesen. Die Bewegung des Tanzes ist aber nicht nur erotische Nähe, sondern auch ruheloses Drehen, Kreisen ohne Schwerpunkt, Schweben. Und eben wegen der Aufhebung der Schwerkraft stellt sich die Gefahr von Schwindel und Zusammenbruch ein. Hören Sie nun La Valse von Ravel. Es spielt das Boston Symphony Orchestra, Leitung Charles Münch. Was bedeutet nun insgesamt die Figur dieses Stückes? Verherrlichung des Walzers? Einen geschichtlichen Moment des Jahres 1855? Ein Rausch im damaligen aristokratischen Milieu? All das ist hier gewiss mit gemeint. Aber die Bedeutung reicht wohl weiter. In dem Phänomen des Walzers ist eine ganze Tradition geprägter aristokratischer Kultur begriffen, die das obere Bürgertum durchaus als ihm zugehörig empfand. Den Zusammenbruch dieser Welt hatte Ravel ja selbst erlebt in Gestalt des Krieges von 1914 bis 18. Und so war der geschichtliche Moment von 1855 vielleicht wieder nur eine echt ravelsche Maske. Es ging in Wirklichkeit um den eigenen erlebten Augenblick, um den Tanz auf dem Vulkan. Ihn zeigt Ravel auf seine Weise. Und zwar nicht nur im überaus präzisen Abbilden der gesellschaftlichen Oberfläche, der Konventionen der Walzerform, die so außerordentlich biegsam vom lyrischen Schmachten bis zu grandiosen Temperamentsausbrüchen reicht. Oder der Oberfläche der Eleganz und des Reichtums, die diese Oberschicht prägte. Oder der beherrschten Haltung, die diesen Kreisen eigen war. All das ist zu hören, gewiss, aber doch gleichzeitig auch das Gegenteil. In der Beherrschung spukt schon die Angst. Gegen die überaus rationalistische Organisierung der Instrumentation steht das bedrohlich Irrationale in diesem Stück. Gegen seine edle, ausgewogene Gestalt rebelliert das archaisch Rauschhafte, jenes orgiastische Wesen nämlich, das die obere Musik doch einmal ausgeschieden hatte. Es spricht für den Rang des Werkes, dass es all diese Kontraste vereinigt. Erscheint nun in ihm ein Bild einer Gesellschaftsschicht, die ihren Untergang weiß und dieser Möglichkeit mit Haltung entgegensieht? Oder soll man sagen, die schon auf der Flucht ist und im Drehen und Schweben gleichsam zu entkommen hofft? Auf jeden Fall treibt dieses Stück unaufhaltsam in seine Katastrophe hinein. Als nur noch die konventionelle Schlussfloskel fehlt, brechen die rauschhaft archaischen Gewalten vollends durch, fällt die ganze vorher exponierte Herrlichkeit der Vernichtung anheim. Und überraschend ist dann auf den letzten Partiturseiten die Nähe zu Stravinskys Le Sacre du Printemps, jenen Bildern aus dem heidnischen Russland, die doch im vorherigen Verlauf von Lavals gerade durch Welten getrennt schienen. Hören Sie hier das Ende von Lavals. Aber wie tritt Ravel persönlich in dieser Musik hervor? Nimmt er Stellung? Fest steht, dass er das gerade nicht wollte, sich mitteilen, in dem Sinn, wie es die Romantiker gewollt hatten. Wie auf manchen impressionistischen Bildern die Individualität des abgebildeten Menschen zu verschwimmen scheint, so nahm auch Ravel, und vielleicht ganz bewusst, an dem einsetzenden Prozess der Entsubjektivierung teil, gegen den sich der junge Schönberg so erbittert zur Wehr setzte. Die Erotik etwa, die Lavals und andere Werke ausstrahlen, erscheint bei aller Leidenschaft doch seltsam objektiviert. Fast getrennt vom erlebenden Subjekt, eher als Gefahr, der es so lange wie möglich standzuhalten gilt. Ist also aus Ravels Musik das Subjekt verbannt, wie man es gewiss für manche Stravinsky-Stücke behaupten könnte. Eben das könnte man nirgends bei Ravel sagen. In aller Ironie, Raffinesse, Virtuosität Ravels klingt, so scheint mir, immer ein leiser Grundton von Trauer mit. Und eben das scheint mir ein wichtiger Unterschied zum frühen Stravinsky, der diesen Ton wohl kennt, aber vielerorts erbarmungslos unterdrückt. Ravels Musik ist illusionslos. Seine Schönheit ist die untergehende, sich nicht bewahrende. Ich möchte Ihnen heute zunächst zwei große Dirigenten präsentieren, die nicht mehr leben. Ernest Ansermet und Charles Münch. Und diesen beiden dann Herbert von Karajan gegenüberstellen. Charles Münch mit dem Boston Symphony Orchestra haben Sie vorhin gehört. Im Gesamtausdruck kommt sein Musizieren dem ursprünglichen Tanzgestus vielleicht am nächsten. Sein Klang ist ohne Schwere. Die Grazie seines sich leicht von der Eins abstoßenden Rhythmus hält sich überall durch, auch im Tutti oder Fortissimo. Der Klang seines Orchesters ist kammermusikalisch. So hört man etwa an der folgenden Stelle die Harfe beinahe solistisch heraus. Ansermet mit dem Orchestre de la Suisse Romande hat einen viel dichteren symphonischen Klang. Gegen das Pastell Münchs wird hier gewissermaßen in Öl gemalt. Es ist, als würden größere Massen bewegt. Alles geht deutlich langsamer. Die Schwungkraft der gewichtigen Steigerungen ist bei ihm dadurch größer. Die Melodie zeigt große espressive Gäste, die eigentlich schon über die Grazie des ursprünglichen Walzers hinausgeht. In diesem Sinn stellt Ansermet in diesem Werk immer wieder eine Beziehung zur klassisch-romantischen Symphonik her. Sein Walzer nähert sich an manchen Stellen dem ländlerhaften Scherzo-Typ Anton Bruckners und die starken Kontraste gemahnen an das jähe Hell-Dunkel bei Beethoven. Die gleiche Stelle klingt bei Charles Münch noch im Fortissimo so leicht beschwingt, dass man an ein vorm Wind segelndes Boot denken möchte. Aber es ist doch keine klassische Leichtigkeit. Die chromatischen Bänder der Streicher, Holzbläser bis hin zu den heulenden Flöten, es sind Piccolo-Flöten, am Ende unseres Beispiels, geben überall gleitende impressionistische Lichter. Dazwischen in den Fortissimo-Stellen höchste Virtuosität der schmetternden Blechbläser-Triolen, wie überhaupt das Boston Symphony Orchestra der Virtuosität nach schwer zu übertreffen sein dürfte. Die ursprüngliche Reihungsform des Walzers ist übrigens bei Ravels La Valse vollkommen bewahrt. Wie dieser große Musiker ja überhaupt die Konventionen nicht eigentlich zerstörte, sondern sie sich nur wie unmerklich von innen her auflösen lässt. Münch lässt von allen Dirigenten, die wir heute hören, die Übergänge am wenigsten spüren. Eins geht ins andere. aus den einzelnen Walzerszenen wird bei ihm ein großer, fortlaufender Reigen. Das Stück zieht an uns etwa so vorüber wie Arthur Schnitzlers Reigen, wobei die Momente der Besinnung überspielt werden. Münch nimmt die folgende Episode leicht tändelnd. Bei Ansermet hören wir hier im Gegenteil sehnsüchtigen Ernst. Er lässt spielen, als wolle er diese Auftakte zum Verweilen zwingen. Die verschiedenen Perspektiven, die hier gezeigt wurden, sind sogar am Ende noch immer wirksam, wenn der große Zusammenbruch erfolgt. Auch auf dem Höhepunkt klingt Münchs Musizieren noch immer tanzhaft. Wir können noch im Untergang die tanzende Figur verfolgen. Die Pianissimo-Fortissimo-Schwellungen kurz vorher sind bei ihm nur ein schnell vorübereilender Akzent. Dagegen Ansermet. Die eigentümlichen Pianissimo, Fortissimo, Crescendi bringt er nicht nur als vorübergehende Nuance, sondern lässt die Akkorde förmlich explodieren. Diese Akkorde scheinen bei ihm dann den Anlass zur Explosion des Ganzen zu geben. Bei ihm, durch sein etwas langsameres Tempo bedingt, hören wir am deutlichsten, wie kurz vorm tonalen Schluss der Absturz ins kaum noch tonale Idiom erfolgt. Vergleichen wir die beiden Aufnahmen, von denen wir Münchs schon hörten, so gibt jede eine wichtige Perspektive. Bei Münch in seinem schnellen Tempo wechseln die Szenen schnell, es kommt fast zu einer Flucht der Erscheinungen, das große Fest geht unaufhaltsam zu Ende. In dieser Darstellung scheint mir jene aristokratische Gesellschaft, um die es hier ja geht, fast schon selbst im Aufbruch zu sein. Sie hat kein Interesse mehr daran zu verweilen. Das Stück klingt bei Münch schön, virtuos, schwebend, aber nicht expressiv. Ansermet zeigt die gegenteilige Position. Diese Gesellschaft hat noch nicht resigniert, sucht vielmehr, intensiv standzuhalten. Der überraschend ernste Ton widerspricht nur auf den ersten Blick dem Charakter dieses Festes. Ravels eigener Kommentar spricht von fantastischem und schicksalhaft unabwendbarem Wirbel. Besonders dies Zweite hören wir in Ansermets Interpretation von Lavals, die Sie nun im Ganzen hören. Es spielt das Orchestre de la Suisse Romande. Ich möchte Ihnen am Ende noch Herbert von Karajans Aufnahme dieses Stücks vorführen, die von den beiden gezeigten wesentlich abweicht. Münch und Ansermé ließen in ihrer Darstellung mehr oder weniger den geschichtlichen Augenblick hervortreten, mit verschiedener Reaktion darauf, der des Fliehens oder des intensiven Standhaltens. Karajan macht ein drittes deutlich, was ebenfalls in diesem Stück, das so viele Profile hat, vorhanden ist. Er zeigt die uralte, beschwörende Geste der Musik in diesem Stück, eine Art von erotischer Magie, die sich merkwürdig bei ihm mit moderner Eleganz verbindet. Zauberei in jeglicher Form zog den Komponisten von jeher an. Ja, man kann sagen, das Magische ist bei Ravel der eigentliche Kontrapunkt zur klaren Ratio seiner Musikform. Karajan nun geht von diesem Kontrapunkt aus. Seine Darstellung verzaubert uns denn auch am meisten. Er verbraucht mehr Zeit als die beiden anderen, etwa in den Ritardandi zwischen den einzelnen Walzer-Episoden. Und seine Steigerungen setzt er ganz in der Tiefe an und lässt sie, zunächst kaum beschleunigend, auf den Hörer zukommen. Dieser scheint, wie durch einen unverwandt auf ihn gerichteten Blick, förmlich gebannt, dem er sich nicht entziehen kann. Der langsam dahinschwebende Walzerrhythmus Karajans vereinigt Eleganz mit Dämonie. Und in dieser Aufführung kommt wohl am meisten jene objektive Erotik heraus, von der wir vorhin sprachen, und gerade in ihrem gefährlichen, zerstörerischen Aspekt. Hören Sie nun im Ganzen Ravels La Valse. Es spielt das Orchestre de Paris unter der Leitung von Herbert von Karajan.